Oh, ich muss mal in die Küche. Es riecht nach Angebranntem. Ich rieche nichts. Ich spüre sowas sofort. Mein Sohn leistet Ihnen Gesellschaft. Er besucht die Schule mit erweitertem Deutschunterricht. Sascha, komm mal her. Genier dich nicht.